Jackpot. Wer nichts sagt, der nichts gewinnt. Willkommen beim Jackpot. Willkommen Sascha Baal von der Partei Die Linke und Michael Theurer von der FDP. Moin zusammen. Ja, hallo zusammen. Bevor wir loslegen, möchte ich Sie bitten, sich kurz vorzustellen. Fangen wir doch mal mit Herrn Baal an. Herr Baal, ein paar Worte zu Ihrer Person. Ja, mein Name ist Sascha Baal. Ich wohne hier in Südhessen, bin hier auch politisch aktiv im Hessen. Das heißt, derzeit bin ich Bundestagsdirektkandidat für den Wahlkreis Bergstraße. Ich bin im Vorstand der Linken im Kreis Bergstraße, bin beratendes Mitglied des Landesvorstands in Hessen und beschäftige mich schwerpunktmäßig mit wirtschaftlichen Themen. Ich bin verheiratet, habe einen Hund und beruflich bin ich Projektmanager für betriebswirtschaftliche Lösungen. Kein so typisches linkes Berufsbild, aber naja. Ja gut, schließt sich ja nicht aus. Herr Theurer, bitte. Ja, mein Name ist Michael Theurer. Ich bin in diesem Jahr 50 Jahre alt geworden. Ich bin Mitglied des Europäischen Parlaments und bin jetzt hier auch gerade vom Plenarsaal in Straßburg. Beruflich bin ich gelernter Journalist, habe beim Schwarzwälder Boten volontiert und auch als Lokalredakteur gearbeitet. Anschließend Studium der Volkswirtschaftslehre in Tübingen. Bin mit 27 zum damals jüngsten Oberbürgermeister Deutschlands gewählt worden. Hatte dann also auch in jungen Jahren eine verantwortungsvolle Aufgabe und habe vor allen Dingen Wert gelegt in meiner Heimatstadt Horb am Neckar, wo das war, mit den Bürgerinnen und Bürgern eine Kommune zu entwickeln. Bin dann später in den Landtag gewählt worden und bin seit 2009 Mitglied im Europäischen Parlament. Jetzt kandidiere ich für den Deutschen Bundestag im Wahlkreis Karlsruhe und als Spitzenkandidat der FDP in Baden-Württemberg, deren Landesvorsitzender ich auch bin, gehöre dem Bundespräsidium der FDP an und bin da für Wirtschaft und Arbeit zuständig. Okay, vielen herzlichen Dank. Ja, Stichwort Bundestag. Wir sprechen natürlich über die Bundestagswahl bzw. über die politischen Ziele und eben auch Differenzen. Und fangen wir doch mal mit Herrn Theurer an. Ist jetzt vielleicht nicht so ganz leicht, aber vielleicht versuchen Sie es mal. Wie würden Sie die wirtschaftlichen Ziele der FDP der kommenden Legislaturperiode zusammenfassen? Das heißt, sofern Sie es in den Bundestag schaffen, vorausgesetzt. Also zunächst mal ist das Ziel, dass wir es in den Bundestag schaffen, weil wir den Eindruck haben, dass im Deutschen Bundestag eine Partei fehlt, die für die soziale Marktwirtschaft und die Rechtsstaatlichkeit eintritt, die weiß, dass das Erwirtschaften vor dem Verteilen kommt. Und damit sind wir auch schon beim zentralen Bestandteil unserer politischen Aussagen. Wir haben den Eindruck, dass es in Deutschland, was die Wirtschaft angeht, gut läuft, hoher Beschäftigungsstand, niedrige Jugendarbeitslosigkeit, aber wir haben den Eindruck, auf diesen Erfolgen dürfen wir uns nicht ausruhen, denn die Digitalisierung, die Globalisierung, die erhöht den Wettbewerbsdruck und es besteht die Gefahr, dass der digitale Tsunami hier auch kleine und mittlere Unternehmen hinwegfegen könnte und dass damit auch Beschäftigung und Wohlstandschancen wegfallen. Und deshalb wollen wir eine Innovationsoffensive, insbesondere im Bereich der Digitalisierung. Und wir sehen mit großer Sorge, dass wir zwar viele Startups und Erfindungen in Deutschland haben, aber dass die ganz großen Player im Silicon Valley sitzen und wir glauben, dass die Rahmenbedingungen da verändert werden müssen, dass eben auch bei uns aus kleinen Unternehmen auch ganz große werden können, aber nicht müssen. Und das ist vor allen Dingen auch mein Credo. Ich setze mich insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen und deren Beschäftigte ein. Okay, Sie sehen sich also, Sie sich persönlich und die FDP als Anwalt der kleinen und mittelständischen Unternehmen. Herr Baal, was haben Sie dem programmatisch entgegenzusetzen? Also anders wie natürlich die FDP das propagiert. Also die FDP ist ja eine angebotsorientierte Partei, während wir, die Linken, eher eine nachfrageorientierte Partei ist. Das heißt, wir gehen nicht den Weg, die Wirtschaft direkt zu fördern, indem wir, wie es ja in den letzten 20 Jahren passiert ist, immer mehr Steuergeschenke zusichern, sondern wir sehen nicht die wirtschaftliche Stärke Deutschlands, wie Herr Theurer das eben ausgedrückt hat, sondern wir sehen also tatsächlich die Probleme in Deutschland und Europa, ja, die eben die Folge ist einer Angebotspolitik, die in den letzten 20 Jahren betrieben worden ist, auch gerade mit der Agenda 2010, wo die Nachfrageseite immer weiter beschnitten worden ist, Stichwort Umverteilung, die Bürgerinnen und Bürger müssen die Sparziele quasi der Wirtschaftsunternehmen tragen. Und deswegen gehen wir hin und fördern konsequent eben die Nachfrageseite, indem wir gute Arbeit fordern, gute Löhne. Wir setzen uns zum Beispiel ein, den Mindestlohn auf 12 Euro zu erhöhen, wobei das schon die Mindestgrenze darstellt, was natürlich auch noch nicht mal ausreichend ist, um eine gute Rente nachher im Alter zu erreichen. Dafür müsste es noch ein bisschen mehr sein. Wir wollen konsequent Hartz IV verabschieden und ersetzen durch ein solidarisches System. Und wir sehen natürlich auch, dass die Arbeitsplatzsituation in Deutschland durchaus prekär ist, wenn man jetzt sieht, wie der Niedriglohnsektor sich entwickelt hat, der explosionsartig ja sich ausgebreitet hat. Und ja, also all das möchten wir ändern. Wir möchten vor allen Dingen, indem wir natürlich die Nachfrageseite fördern, fördern wir natürlich auch die Angebotsseite. Natürlich ein Wirtschaftsunternehmen kann nur erfolgreich wirtschaften, wenn es gute Kunden hat. Und an dieser guten Kundschaft mangelt es gerade zurzeit. Natürlich haben wir den Vorteil des Euros seit Anfang der 2000er Jahre für uns entdeckt und die Nachfrage aus dem Ausland abgezogen. Aber dadurch haben wir uns eine ganze Reihe von europäischen Problemen eingeheimst. Ganz kurz zu den wirtschaftlichen Erfolgen, die Sie eben angesprochen haben, Herr Theurer. Gehören zu denen zum Beispiel auch der Mindestlohn? Finden Sie die Höhe des Mindestlohns angemessen? Und wenn wir von prekären Arbeitsverhältnissen und Hartz IV sprechen, gehört das ja auch im weitesten Sinne zum Thema. Wie stehen Sie zu diesen Punkten? Also das Thema prekäre Arbeitsverhältnisse nehmen wir sehr ernst. Ich habe ja gerade vom digitalen Tsunami gesprochen. Wenn wir hören, dass etwa in der Finanzindustrie von 640.000 Arbeitsplätzen heute 400.000 wegfallen könnten, dann entsteht dadurch natürlich eine riesige Herausforderung. Also die Frage, wie geht man hier mit der digitalen Disruption und dem damit möglicherweise verbundenen Verlust von Arbeitsplätzen um, ist das eine. Das andere ist, wir wollen, dass für gute Arbeit auch ein guter Lohn bezahlt wird. Wir sind allerdings gegen. Ist der Mindestlohn ein guter Lohn? Ja, bei 8,84 ist es schon ein Mindestlohn. Die Frage ist, wir sind dagegen, dass die Politik diesen Mindestlohn festlegt, weil wir sagen, der Lohn muss sich durch die Tarifpartner ergeben. Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisationen. Ja, das funktioniert aber ja nicht, ne? Doch, da wo es Tarifverträge gibt, funktioniert es. Und es ist ja interessant, dass wir als Freie Demokraten mittlerweile die Tarifautonomie, eine der Stützen des Wirtschaftswunders in Deutschland, verteidigen müssen, weil offensichtlich linke Parteien den Gewerkschaften da nicht mehr viel zutrauen. Ja, gut, es ist natürlich so gewesen. Also klar, also normalerweise sollte es nicht notwendig sein, dass die Politik direkt in die Tarifautonomie eingreift. Aber das hat sie ja dennoch indirekt getan, also spätestens mit der Agenda 2010, aber auch schon viel früher. Man kann das natürlich erreichen, dass der Lohn gesenkt wird, indem man eben Systeme installiert wie Hartz IV, indem man die Gewerkschaften so schwächt, dass sie keinen vernünftigen Lohn mehr erstreiten können. Und wir sehen ja diese Tendenzen ja auch gerade in Frankreich jetzt beginnt, wo das wirtschaftspolitische Ziel eben auch ist, den Lohn gesamtwirtschaftlich zu senken. Und da sieht man ganz deutlich, das ist auch von Deutschland unterstützt, dass nämlich sukzessive die Gewerkschaften geschwächt werden, um eben einen niedrigeren Lohn zu bekommen. Also entscheidend aus unserer Sicht ist, dass man sich klar macht, dass wettbewerbsfähige Arbeitsplätze nur dann entstehen, wenn in Unternehmen Produkte erfunden und hergestellt werden, die jemand braucht und die man auch weltweit verkaufen kann. Man kann also auf Dauer nicht durch staatliche Eingriffe praktisch Löhne durchsetzen, die über dem Wettbewerbsniveau stehen. Und da sind wir natürlich in der zentral wichtigen Frage, warum steht denn die Bundesrepublik Deutschland heute besser da als Frankreich? Weil sie auch schmerzhafte Strukturreformen vorgenommen hat, wie die Agenda 2010. Und wir kommen jetzt zum entscheidenden Punkt. Wenn weltweit heute 7 Milliarden Menschen da sind und bald 10 Milliarden, ist eins völlig klar. Der Produktionsfaktor Arbeit, wie es die Ökonomen sagen, aber ich sage, da stehen Menschen dahinter, der ist weltweit eher im Überfluss vorhanden. Und deshalb ist die entscheidende Frage, wenn man Löhne haben will, die über dem Durchschnitt liegen, dann muss man vor allen Dingen gut ausgebildet sein und wettbewerbsfähig. Und das haben wir in Deutschland besser hingekriegt als in anderen Ländern Europas. Von dem her finde ich es auch falsch, wenn man die Reformen, die in Deutschland gemacht wurden, auch von den Gewerkschaften mitgetragen wurden, wo es auch Opfer gab, keine Frage, dass man die im Nachhinein so schlecht macht. Denn die Stärke Deutschlands in Europa, und das sehe ich als Europaabgeordneter, gehen vor allen Dingen eben auch auf diese Reform zurück und darauf, dass es uns bisher gelungen ist, dass wir Produkte entwickeln konnten, die sich sehr gut verkaufen ließen. Und genau da sehe ich das Risiko, dass das vielleicht morgen mal nicht mehr sein könnte. Okay, das vertiefen wir an dieser Stelle jetzt mal nicht weiter. Man könnte jetzt darüber sprechen, natürlich, dass unsere Produkte nicht besonders toll, sondern besonders billig sind und dementsprechend wir eben auch Exportweltmeister geworden sind. Aber ob unsere Produkte, Entschuldigung, wenn ich das da noch mal einhaken darf, wie ein Mercedes oder ein Porsche oder ein BMW, besonders billig sein, also das kann man ja noch nicht sagen. Das sind teilweise und in vielen Ländern sogar Luxusgüter, die nur gekauft werden, weil sie eine entsprechende Qualität haben. Es ist ja auch nicht so, dass in Italien oder in Frankreich, wo es ja auch eigene Anbieter gibt oder auch in Asien, die Leute gezwungen werden, diese Automobile zu kaufen, sondern sie kaufen sie, weil sie sie gut finden und haben wollen. Sie müssten natürlich die Qualität in Relation zum Preis setzen. Wenn es natürlich irgendwo anders, wie in Frankreich, wenn es da Autos gibt oder gebaut werden, die gleiche Qualität haben, aber teurer sind, dann werden diese Autos trotzdem nicht abgesetzt. Also billig jedenfalls, und darauf lege ich Wert, sind unsere Fahrzeuge und auch unsere Maschinen nicht. Wenn Sie mal die Maschinen nehmen, Maschinenbau, ja das Rückgrat in Deutschland, wenn Sie das vergleichen mit den Maschinen in China, die chinesischen Maschinen sind billiger, dass man trotzdem die deutschen Maschinen kauft, das liegt daran, dass sie eben mehr können und dann in der Gesamtrentabilitätsberechnung sind die halt einfach effizienter. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass die Löhne und Gehälter, die da auch von der IG Metall verhandelt worden sind, in diesen Branchen unterdurchschnittlich wären. Im Gegenteil, viele auf der Welt beneiden uns eben um dieses Wohlstandsniveau, das hier eben auch ein Facharbeiter, Facharbeiterin und auch ungelernte Arbeitnehmer haben können. Entschuldigung, aber da gibt es schon eine logische Diskrepanz. Wie erklären Sie sich denn, dass wir, also gemäß Ihrer Erklärung, wir seit den 2000er Jahren einen ungeheuren Qualitätssprung hingekriegt haben? Das heißt, wir haben ja unsere Exportfähigkeit seit der Einführung des Euros extrem ausgebaut. Wir sind ja Exportweltmeister geworden. Sie und andere erklären sich das dadurch, dass Made in Germany, dass die Qualität entscheidend ist dafür, dass alle Welt unsere Produkte plötzlich haben will. Das hieße aber, dass vor dem Jahr 2000 dem nicht so war und dass plötzlich ein unheimlicher Qualitätssprung eingesetzt hat, der unsere Produkte viel besser gemacht hat wie alle anderen Produkte auf der Welt. Und dass das nichts mit der Lohndrückerei zu tun hat und mit der Agenda 2010. Also das habe ich nicht behauptet. Also erstens war die Bundesrepublik Deutschland auch vor der Einführung des Euro immer wieder mal Exportweltmeister, auch zu Zeiten, wo die D-Mark unter starkem Aufwertungsdruck stand. Aber ich gehöre ja auch zu denjenigen Ökonomen in der Politik, die sehr wohl darauf hinweisen, dass mit der aktuellen EZB-Politik der Euro eher, sagen wir mal, der Wirtschaft in der Bundesrepublik zugutekommt. Also dass da ein gewisser Währungseffekt dabei ist, das steht ja nicht in Abrede. Die entscheidende Frage ist, was haben die Reformen von der Agenda 2010 erreicht? Sie haben natürlich auch erreicht, und das war eher auch das Verhalten der Tarifpartner, Lohnzurückhaltung bei den Gewerkschaften, dass es da einen Beschäftigungseffekt gegeben hat, der deutschen Wirtschaft einen Wachstumsimpuls gegeben hat. Die Reallöhne sind dadurch unterdurchschnittlich gewachsen. Ich bin übrigens in der FDP auch derjenige, der sagt, es ist jetzt völlig in Ordnung, wenn die Reallöhne jetzt wachsen, auch mit dem Produktivitätsfortschritt, weil das ist das Entscheidende, dass die Lohnentwicklung eben an das Wachstum der Produktivität in der Wirtschaft angekoppelt ist. Ja, das wäre schön. Dann könnten wir ja auch den Mindestlohn erhöhen im Grunde, ne? Der wurde ja erhöht und jetzt sind wir am entscheidenden Punkt. Ich spreche von einer spürbaren Erhöhung, keine 34 Cent, also bitteschön. Ja, aber ich weiß nicht genau, warum Sie da mit einem gewissen hämischen oder ironischen Unterton tätig sind. Ich darf nochmal unterstreichen, ich möchte, dass die Tarifpartner die Löhne ausverhandeln. Wir wollen da flexible Lohnuntergrenzen durch die Tarifpartner. Und es ist ja den Tarifpartnern in vielen Branchen gelungen, höhere Löhne zu vereinbaren. Und dann gibt es viele Betriebe, die sogar noch über Tarif bezahlen können. Das heißt, im Grunde genommen halten Sie von dem Mindestlohn überhaupt nichts? ich halte was von der Lohnuntergrenze. Ich möchte aber, dass die Tarifpartner das ausverhandeln und dass es nicht vom Gesetzgeber gemacht wird. Also die Vorstellung, dass der Gesetzgeber, also Politiker, das besser wissen, was für die einzelne Wirtschaft und die Beschäftigten in unterschiedlichen Regionen und Branchen das Richtige ist, das halte ich für eine aberwitzige zentralplanwirtschaftliche Vorstellung, die ich für falsch halte. Okay, letzte Erwiderung, Herr Bahl, wenn Sie mögen. Ansonsten wechseln wir mal die Baustelle. Ja, um das nochmal aufzugreifen, dass es uns ja so gut ginge, aufgrund dessen, dass wir halt mit der Agenda 2010 schmerzhafte soziale Einschnitte eben realisiert haben. Und das ist auch eben das Rezept, was Deutschland und anderen Ländern, insbesondere Frankreich, jetzt empfiehlt. Dazu muss man natürlich wissen, also wenn man das jetzt rein logisch betrachtet, eine Volkswirtschaft stellt Produkte und Dienstleistungen her. So, und diese Produkte und Dienstleistungen muss natürlich von jemandem gekauft werden. Und das sind eben die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die diese Produkte durch ihr Einkommen wieder kaufen können. Wenn sie jetzt sagen, okay, wir streichen die Einkommen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen. Wer soll dann unsere Produkte noch kaufen? Es gibt dann eben ein Gap zwischen den Einkommen und der Produkte, die ich verkaufen möchte. Deutschlands Glück war halt eben nur, ob beabsichtigt oder eben nicht, dass eben gleichzeitig der Euro eingeführt worden ist und man dadurch die Möglichkeit hatte, die Nachfrage, die halt im Land durch die Lohnsenkung verschwunden ist, sich aus dem Ausland zu holen, nicht aus dem europäischen Ausland, auch aus Frankreich. Deswegen kann das die gleiche Rezeptur in Frankreich nicht funktionieren, weil klar, wenn ich die Löhne der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kappe und soziale Einschnitte vornehme, das heißt die Einkommen insgesamt beschneide, dann fehlt es an Binnennachfrage. Und im Falle Frankreichs kann der Exportsektor gar nicht so schnell wachsen, dass die Binnennachfrage in irgendeiner Art und Weise aufgefangen werden könnte. Okay, an dem Punkt breche ich das an der Stelle ab. Jetzt fangen wir langsam an, uns im Kreis zu bewegen. Dann wechseln wir lieber das Thema. Ich denke, die Positionen sind klar geworden. Herr Theurer, sprechen wir mal über öffentliche Belange wie Bahn, Postwesen und jetzt jüngst ja auch Autobahnen, die weitestgehend privatisiert worden sind beziehungsweise privatisiert werden. Die Autobahn ja über eine Hintertür, die ziemlich weit offen steht. Wie sehen Sie die Privatisierungen dieser Bereiche? Also das Stichwort passt jetzt ganz gut auch mit dem Hinweis vom Herrn Bahl auf Frankreich. Ich bin ja in Europa immer wieder mal unterwegs und bin überrascht, in welch gutem Zustand französische Autobahnen sind. Die werden komplett über Maut finanziert und das, was da an Mauteinnahmen reingeht, geht auch voll wieder in diese Autobahninfrastruktur. Da habe ich den Eindruck, dass die mittlerweile diese Infrastruktur besser im Schuss haben als in manchen Teilen wir. Wenn Sie mich jetzt fragen, was die Große Koalition aus SPD und CDU da gemacht hat, dann bin ich da total dagegen, denn das ist ein Zwitter, das ist ja keine echte Privatisierung, sondern das ist eine rechtliche Ausgliederung, aber mit dem Verbot, dass das an Private verkauft werden. Also es geht Ihnen nicht weit genug. Es geht Ihnen nicht weit genug, was da beschlossen wurde. Ich halte das für einen Mischmasch, der so nicht funktionieren wird, weil andere Länder haben es anders gemacht, etwa auch die Asfinag in Österreich, die darf auch Kredite aufnehmen. Ich bin ja nicht generell dagegen, dass man die Binnenfrage auch manchmal stimuliert. Also gerade bei der Infrastruktur gibt es da gute Argumente dafür. Aber gleichzeitig verstehe ich die Abneigung gegen Privatisierung nicht. Denn wenn ich mir mal anschaue, das Desaster am Berliner Flughafen, da hat ja der Senat damals links dominiert, eben eine Vergabe an einen privaten Generalunternehmer abgelehnt, weil man gesagt hat, die wollen sowieso nur Gewinnmaximierung machen. Wenn ich jetzt sehe, was der Staat da vermurkst hat, und zwar das Land Berlin mit dem Bund gemeinsam und seit Jahren das Ding immer noch nicht in Betrieb ist, während private Investoren rund um die Welt, unter anderem in allen möglichen Ländern, die eher Schwellenländer sind, Flughäfen baut, dann ist das ein Trauerspiel für die Bundesrepublik Deutschland. Also generell finde ich es komisch, dass man Privatisierung so kritisch sieht. Und im Übrigen kann ich mich bei der Deutschen Bundesbahn, die ja eine Aktiengesellschaft ist, aber nicht wirklich privatisiert, noch an die Zeit erinnern, als es als Staatsunternehmen die berühmte Beamtenbahn war. Da habe ich nämlich meine politische Laufbahn begonnen. Als 16-Jähriger habe ich mich eingesetzt für den Erhalt der Bahnstrecke Eutingen nach Freudenstadt im Kreis Freudenstadt. Aber richtig revitalisiert wurde die Bahnstrecke elektrifiziert dann mit der Albtal-Verkehrsgesellschaft. Das sind die kommunalen Betriebe aus Karlsruhe. Und erst nachdem die Bahnreform kam und die Regionalisierung der Bahnmittel, also hätten wir alles so gelassen wie in den 70er Jahren. Damals gab es keine Ammertalbahn und es gab keine Schönbuchbahn. Die kamen alle erst, nachdem die Bahnreform kam. Also ganz so schlecht kann die nicht gewesen sein. Naja, jetzt gerade, wo Sie die Bahn ansprechen, also wir müssen natürlich auch sehen, dass der ja gesamtgesellschaftliche Auftrag der Bahn auch irgendwo verloren gegangen ist. Denn wenn wir uns, wenn wir einfach mal über die Autobahnen fahren, dann sehen wir heute, dass der Güterverkehr in den letzten Jahren explosionsartig zugenommen hat. Und zwar auch nur auf den deutschen Straßen. Das heißt, der Güterverkehr hat sich von der Bahn auf die wenig effektiven Straßen verlagert. Das ist eben auch ein Effekt, den wir sehen müssen. Es wird natürlich auch immer im Zuge der Privatisierung und der vermeintlichen Vorteile oder Nachteile staatlichen Handels der Hauptstadtflughafen genannt, BER. Ganz klar ist es ein Desaster, es ist öffentlich sehr gut sichtbar und man kann das sehr schön als Beispiel hernehmen, aber taugt natürlich nicht als Beispiel für den gesamten Staat. Denn man muss ja auch sehen, dass der Staat an sich also viele Institutionen bereithält und die öffentliche Daseinsfürsorge betreibt. Wir haben Krankenhäuser, wir haben Feuerwehr, Kindergärten und so weiter und so fort. Auch noch die Straßen, wo wir sagen können, dass der Staat damit schon sehr gut haushaltet. Gerade vom Hauptstadtflughafen, gerade vom Bund der Steuerzahler werden natürlich solche Beispiele genommen, um das öffentliche Bild insgesamt zu verändern. Also man sieht das, Mario Barth hatte ja so eine Sendung, ich weiß nicht, ob es noch läuft, die maßgeblich auch vom Bund der Steuerzahler mitgetragen wird, wo solche Fälle dann behandelt werden, wo im Prinzip ja die Meinung vorgegeben wird, der Staat könnte nicht wirtschaftlich handeln. Im Bereich der Autobahn, wenn man jetzt sagt, okay, der Staat kann die Infrastruktur nicht mehr instand halten oder die Kosten werden immer höher, muss man natürlich sehen, dass der Staat sich auch zunehmend aus dieser Verpflichtung herausnimmt, indem zum Beispiel Sparhaushalte, die schwarze Null eben, die Schuldenbremse installiert worden ist, indem die Bahn privatisiert worden ist oder teilprivatisiert worden ist, so dass sich eben der Güterverkehr auf die Straßen verlagert, die dann natürlich zu leiden haben. Aber man muss auch sehen, der Staat hat ja eine Aufgabe und das heißt, Wirtschaftsaktivität zu ermöglichen zum Gemeinwohl. Und diese Aufgabe in Form der Autobahn versucht der Staat bzw. die Regierung an private Institutionen zu verlagern. Und das halte ich für grundlegend falsch, weil wenn wir sehen, viele Privatisierungsinitiativen, gerade zum Beispiel in England, wo auch schon öfter die Bahn privatisiert worden ist und der Staat musste die Bahn also immer wieder zurückkaufen, als nämlich gesehen hat, dass die Infrastruktur der Bahn so dermaßen runtergewirtschaftet worden ist, dass man das vor den Leuten nicht mal vertreten konnte. Ja, ich glaube, in Berlin war es die Wasserversorgung, die dann vom Senat zurückgekauft wurde. Toll Collect hat sich auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Das Ganze kostet ja eine ganze Menge, was der Steuerzahler dann ja bezahlt. Also der Steuerzahler, der letztlich auch die Autobahn bezahlt hat, wird da ja eigentlich ziemlich im Stich gelassen, oder nicht, Herr Theurer? Er muss ja jetzt im Grunde genommen sogar dafür sorgen, dass dann entsprechend die privaten Anbieter dann auch die Rendite bekommen, die ihnen versprochen wird. Ja, das ist ja immer das Hauptargument, dass man sagt, privat kann es nicht sein, weil der Private muss Gewinne machen. Ist ja auch so. Ja, das ist ja ein gutes Argument. Ist ja auch so. Ja, wenn er Verluste macht, dann haut es ihn vom Markt weg. Ja, was hat der Steuerzahler davon? Das ist ja die Frage. Ja. Die interessante Frage ist, kann ein privater Anbieter durch ein anderes Management das Ganze profitabel betreiben, ja oder nein? Und da bin ich ja voll beim Herrn Bahl. Es ist ja nicht so, dass generell der Staat alles schlecht macht und generell, insbesondere im Bereich der Daseinsvorsorge und der Infrastruktur, private Betreiber das von vornherein richtig machen, sondern es kommt dann auch aufs richtige Modell an. Also ich habe mir erlaubt, darauf hinzuweisen, dass die Beamtenbahn klassischer Prägung in den 70er Jahren eben nicht funktioniert hat, hochdefizitär war und dass die Bahnreform auch mit der Regionalisierung der Mittel hier einen Fortschritt gebracht hat. Ich habe darauf verwiesen, dass private Betreiber von Flughäfen das hinkriegen. Natürlich gibt es auch Beispiele beim Staat. Also die schwarz-gelbe Landesregierung in Baden-Württemberg hat eine neue Landesmesse gebaut. Damals war ich noch im Landtag. Die ist zeitgerecht fertiggestellt worden und hatte nur eine Kostenüberschreitung von 1%. Natürlich kann es der Staat. Und als Oberbürgermeister habe ich mit meiner Verwaltung auch staatlich finanzierte Infrastrukturprojekte im Kostenrahmen richtig hinbekommen. Das ist für mich gar nicht das Thema. Die entscheidende Frage aber gerade war ja, und da teile ich die Einschätzung von Herrn Bahl nicht, und ich glaube, dass die auch einem Faktencheck nicht entspricht, dass der Staat in den vergangenen Jahren nur die Ausgaben gesenkt hat. Also ich bin ja weit entfernt davon, die schwarz-rote GroKo zu verteidigen, aber bei der Infrastruktur hat diese Bundesregierung mit dem Bundestag jetzt die Mittel für die Infrastrukturinvestitionen und auch für die Erhaltungsaufwendungen angehoben, und das ist auch dringend notwendig, weil wir ja sehen, dass Brücken kaputt sind und dass also das Vermögen praktisch aus der Substanz heraus lebt, und das geht auf Dauer nicht gut. Das ist eine ganz schöne Überleitung zur schwarzen Null, die ist eben ja schon mal angedeutet worden. Und zum Thema Sparen und Sparhaushalt, Herr Theurer, ich frage Sie da jetzt nochmal direkt. Ja, Sie fragen mich immer zuerst, und der Herr Bahl antwortet dann. Ja, auch das geht ja hin und her. Also ich denke, das ist schon relativ ausgeglichen. Gut, ich frage Sie einfach mal, sehen Sie nicht den Fürsorgeauftrag des Staates beeinträchtigt, weil ja der Sparhaushalt mittlerweile auch ganz massiv in die Sozialetats hineinwirkt? Könnte man womöglich das Aufkommen von zum Beispiel AfD und das, was man im Allgemeinen als Hassgesellschaft bezeichnet, nicht auch auf diese Sparsamkeit zulasten der Menschen zu tun haben, die immer weniger Geld in der Tasche haben und die wirklich auch armutsbedroht sind? Also wenn ich mir insgesamt die Zahlen anschaue, dann haben wir in der Europäischen Union 7% der Weltbevölkerung, aber wir stehen vor 50% der weltweit gewährleisteten Sozialleistungen. Also da kann man nicht davon sprechen, dass also in Europa insgesamt und auch nicht in der Bundesrepublik wenig getan wird, zum Beispiel für den sozialen Wohlfahrtsstaat. Und das Zweite ist, wir haben ja Haushaltsüberschüsse. Es ist ja nicht so, dass überall die Haushalte reduziert werden. Das entspricht doch einfach nicht den Fakten. Ja, bei den Menschen kommt immer weniger an. Nee, Sie haben ja gerade gesagt, der Staat spart. Aber die Ausgaben insgesamt, die steigen. Und wir haben ja Rekordsteuereinnahmen. Also das heißt, die Haushalte wachsen. Ja, wo wird da gespart jetzt? Also klar, also die Zeitungen sind natürlich voll von diesen Steuerrekordeinnahmen. Die Steuern würden ja geradezu sprudeln. Aber wenn man sich mal die Volkswirtschaft anguckt und mal analysiert, woher denn diese Steuereinnahmen kommen, die da jetzt über sind, da muss man sehen, dass die vollkommen vom Ausland abhängig sind. Das heißt, der Ausland finanziert diese Steuerersparnisse, den Haushaltsüberschuss Deutschlands mit, weil ja kein anderer Sektor in der Volkswirtschaft eben bereit ist, die Schulden dafür aufzunehmen. Und also indem der Staat sich auch die Regel auferlegt hat, diese Schuldenbremse eben einzuhalten, nimmt er sich ja die Fähigkeit, antizyklisch zu handeln. Das heißt, wenn die Wirtschaft schlecht, also wir können das ja mal konstruieren, der Euro würde zusammenbrechen irgendwann in den nächsten Jahren, die neue deutsche D-Mark würde stark aufwerten. So, dann wären natürlich unsere komplette exportabhängigen Unternehmen am Ende. Und sollte es die Schuldenbremse dann noch geben, hätte der Staat überhaupt gar keine Möglichkeit mehr, hier in irgendeiner Art und Weise der deutschen Wirtschaft unter die Arme zu greifen. Ja, man soll ja Katastrophen nicht an die Wand malen. Also in einer solchen Situation, wo die Währung in Schwierigkeiten kam, da haben ja die Haushalte durch die entsprechenden Rettungshilfen auch gegengesteuert, auch die Europäische Zentralbank, das ist ja dann auch richtig. Aber da kommen wir natürlich jetzt schon zum zentralen Punkt. Die deutsche Wirtschaft wächst, sie wächst stärker als viele Länder in Europa, in der EU und in der Eurozone, und genau in so einer Phase ist es ja auch erforderlich, eine schwarze Null zu fahren oder sogar die zu hohe Altverschuldung abzubauen. Denn Schulden sind letzten Endes geraubte Chancen der künftigen Generation. Und gerade um krisenfest zu werden, muss man in Zeiten einer wachsenden Volkswirtschaft die Schulden runterfahren. damit man in Zeiten der Stagnation oder gar der Depression, und die haben wir nicht in Deutschland, dann durch Schulden auch wieder Impulse setzen kann. Also für so eine antizyklische Wirtschaftspolitik bin ich durchaus zu haben. Sie meinen jetzt aber die Schulden des Staates oder wessen Schulden meinen Sie, ich meine jetzt die öffentliche Verschuldung. Wir haben ja gerade zur Bekämpfung, zur Überwindung der im Zuge des Lehman-Zusammenbruchs entstandenen weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise, wo der Welthandel um 19% eingebrochen ist, wo in Deutschland das Bruttoinlandsprodukt um 5% geschrumpft ist, das waren ja Milliardenbeträge, haben wir ja die Staatsverschuldung im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt deutlich nach oben gefahren, also fast über 90%. Und da ist es richtig, wenn man die Lage wieder stabilisiert hat und wieder beim Wirtschaftswachstum ist, dann die Verschuldung runterzufahren. Und das wird ja gerade gemacht. Also wir sind ja schon wieder unter 70% Gesamtverschuldung zum Bruttoinlandsprodukt und nähern uns jetzt langsam eben auch dem Maastricht-Kriterium. Ich halte das für ein Gebot der Vorsicht, der Klugheit und auch der Generationenverantwortung, denn nachhaltige Finanzpolitik kann auf Dauer nicht mehr ausgeben, als sie einnimmt. Ja, man muss aber auch sehen, dass wenn jetzt der Staat, also die Volkswirtschaft kann man ja aufteilen in 5 Konten, also die 5 Konten der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Das heißt, darunter sind die Privaten, die Unternehmen, die Banken, Versicherungen, der Staat und das Ausland. Wenn man sich diese Konten mal anguckt, die aufsummiert natürlich immer 0 ergeben und man sieht, dass 4 Sektoren sparen, dann muss es natürlich einen Sektor geben, der die Schulden macht. Das heißt, die Privaten sparen, die Unternehmen sparen, die Banken, Versicherungen sowieso und der Staat natürlich jetzt auch. Und eben diese Sparbemühungen muss ja irgendjemand tragen. Und das ist in dem Fall eben der Auslandssektor, der also unsere Sparbemühungen, die Sparbemühungen Deutschlands trägt zurzeit. Und das geht natürlich nur in diesem Umfeld des Euros, wo sich unsere europäischen Partnerländer auch nicht adäquat dagegen wehren können. Also es ist ein interessanter Gedanke, Herr Bahl, auf den Sie da hinweisen. Das ist auch ein Punkt, der einen großen Stellenwert in der Diskussion einnimmt, Stichwort Handelsbilanzüberschuss. Richtig ist, und das wird in Deutschland tatsächlich manchmal nach meinem Dafürhalten nicht richtig gesehen, es können nicht alle Länder ein solches Wirtschaftsmodell fahren mit Handelsbilanzüberschüssen, weil der Überschuss des einen ist natürlich das Defizit des anderen, das ist völlig klar. Und deshalb ist ja dann bei der Leistungsbilanz auch der Ausgleich. Es muss dann gegenfinanziert werden. Und es ist in der Tat so, dass heute über Kredite aus der Bundesrepublik praktisch der Absatz unserer eigenen Waren finanziert wird. Aber das ist nicht der einzige Finanztransfer, sondern es gehen natürlich auch aus Deutschland, auch von Unternehmen aus Deutschland, Investitionen in andere Länder. Und ich finde es zum Beispiel durchaus richtig, dass unsere Unternehmen auch eine gewisse Produktion in anderen Ländern der Welt aufbauen und dadurch Beschäftigung schaffen. Das ist aber etwas, was in Deutschland nicht überall gut ankommt. Und ich kann mich auch an Diskussionen erinnern, wo das dann vor Ort kritisiert wurde mit massiven Protesten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nach Frankreich gucke, hat es im Präsidentschaftswahlkampf da auch eine Rolle gespielt, wo ja die nationalistische Marine Le Pen dann demonstriert hat mit einigen Werkern, die also der Meinung waren, dass der Staat da eingreifen muss, wenn ein Unternehmen Investitionsentscheidungen anders trifft. Also das ist natürlich die spannende Frage. Und das ist nicht nur mit Ländern mit dem Euro so, sondern wir haben natürlich solche Austausche auch mit anderen Ländern. Also kurzum, ich bin tatsächlich der Meinung, dass wir gucken müssen, dass andere Länder sich auch positiv wirtschaftlich entwickeln. Das geht aber am besten dadurch, dass wir entweder in diesen Ländern zum Beispiel Urlaub machen und da Dienstleistungen dann entsprechend unterstützen oder indem wir aus den Ländern Produkte kaufen, sodass dann die Handelsbilanz wieder ausgeglichen ist. Und es gibt positive Beispiele wie Polen. Polen hat sich sehr gut entwickelt und hat mittlerweile einen Handelsbilanzüberschuss mit Deutschland. Ja, also das freut mich ja, dass Sie das so sehen. Vielleicht geben Sie das Ihren Kollegen auch weiter. Die sehen das auch so. Ja, das, klar, also das ist natürlich ein Problem, der Leistungsbilanzüberschuss, dass dadurch ja auch auf der einen Seite es Länder geben muss, die dann Defizite einfahren, ist klar, aber längst nicht allen Politikern. Da stechen sie jetzt erfreulicherweise raus, auch indem sie fordern, dass wir auch andere Produkte kaufen sollen aus dem Ausland. Das muss man natürlich auch ermöglichen. Also man kann den Leuten ja kaum sagen, okay, wir greifen jetzt den Franzosen unter die Arme, kauft bitte französische Produkte. Das wird ja nicht funktionieren. Und das funktioniert im Wesentlichen ja auch nur über den Preis. Das heißt, wenn es zwei gleichwertige Güter gibt in zwei verschiedenen Ländern beispielsweise, entscheidet natürlich der Preis. Und solange Deutschland halt versucht, durch seine Löhne eben unter dem Preis zu bleiben, kaufen wir eben aus dem Ausland eben nicht die Menge an Waren, die wir auch ausführen. Also großes Kompliment jetzt auch von meiner Seite mal an Sie zurück, dass Sie sagen, die Menschen sollen auswählen, welche Produkte sie kaufen, weil es gibt ja in der politischen Diskussion häufig auch von Vertretern der Linkspartei die Meinung, der Staat müsse da stärker irgendwie Einfluss nehmen und man müsste gucken, dass der Staat Maßnahmen ergreift, um dieses Handelsbilanzdefizit oder den Überschuss wegzubekommen. Und ich glaube, dass das Handelsbilanzdefizit oder unser Überschuss zunächst mal keine Steuerungsgröße ist, sondern das ist eine statistische Restante, die sich ergibt durch viele Millionen individuelle Entscheidungen, die die Menschen selber treffen. Und ich bin als freier Demokrat ein großer Anhänger dieser Wahlfreiheit, also dieser Konsumenten- und Konsumentensouveränität und Produzentensouveränität. Und ich meine nicht, dass das besser wird, wenn der Staat marktwirtschaftliche Prozesse ersetzt und da planwirtschaftlich oder interventionistisch eingreift. Aber Herr Bahl sagte ja eben, dass es schön wäre, wenn wir zum Beispiel französische Produkte kaufen würden, das aber nur funktioniert, wenn der Preis eben auch stimmt. Bedeutet denn das, dass die Franzosen zu teuer sind oder dass die Deutschen zu billig sind? Herr Wellbrock, ich bezweifle das, dass das genauso ist, sondern wir haben ja viele Produkte aus Frankreich, die wir gerne kaufen. Naja, aber ein Gleichgewicht zwischen Importen und Exporten gibt es ja nun nicht. Ich denke, da widersprechen Sie nicht, ne? In dem Fall zwischen Deutschland und Frankreich nicht. Also es gibt einen deutschen Handelsbilanzüberschuss gegenüber Frankreich, aber es gibt ein deutsches Handelsbilanzdefizit gegenüber Polen. Und jetzt ist spannend, also die Qualität spielt ja auch schon eine Rolle. Also bei den Produkten, die wir aus Frankreich kennen, wenn Sie zum Beispiel die Mode anschauen, die großen Hersteller oder Markenartikel, also Louis Vuitton beispielsweise, das ist jetzt eine Luxusmarke, klar, aber auch ganz normale Kosmetikprodukte wie L'Oreal, also bei meiner Frisur brauche ich nicht so viel Shampoo, aber solche Produkte, wo Frankreich wirklich Weltmarktführer, also französische Unternehmen Weltmarktführer sind, die verkaufen sich in Deutschland auch ganz gut. Und bei der Frage der Automobile beispielsweise, wenn ich in Frankreich unterwegs bin, sehr stark auch nach Citroën und Peugeot unterwegs, jetzt wird Opel vom französischen Automobilhersteller übernommen. Also ich glaube, entscheidend in den Fragen ist eben nicht allein der Preis, sondern auch die Qualität. Okay, aber Sie sind sich einig in dem Punkt, Sie beide sind sich einig in dem Punkt, dass das der Überschuss an Exporten mittel- und langfristig ausgeglichen werden muss, weitgehend. Ja, allerdings sehe ich da schon die Politik in der Pflicht, die da gegensteuern muss. Also wir wählen ja irgendwo in unserem Staat eine Regierung, die zum Wohl aller handelt quasi. Und die Politik muss da natürlich die Rahmenbedingungen so setzen, dass eben es in meinen Augen keinen Wettbewerb der Nationen geben kann. Wie sieht das aus? Wie kann das aussehen? Ja, indem der, also ich habe ja vorhin auch die Agenda 2010 erwähnt, wo der Staat eben oder die Regierung hingegangen ist und eine absolute Lohnsenkung ja realisieren wollte, damit eben die Deutschland im Verhältnis wettbewerbsfähiger ist wie die anderen europäischen Staaten. Dadurch ist ja dieser Leistungsbilanzüberschuss erst entstanden. Und das reißt natürlich Länder wie Frankreich runter oder Griechenland natürlich ganz stark, die dieses Leistungsbilanzüberschuss eben auffangen müssen. Und die Politik ist eben in der Pflicht, ein Gleichgewicht zu schaffen. Und da steht ja auch in unserem Grundgesetz, dass wir einen ausgeglichenen Haushalt wahren müssen. Herr Theurer, ist es nicht auch so, bin ich da richtig oder falsch informiert, ist es nicht so, dass es ursprünglich tatsächlich auch innerhalb der EU die Absprache gab, dass Löhne und Inflation sich recht gleichermaßen entwickeln sollen und Deutschland da total aus der Reihe getanzt ist? Also so ist es nicht, aber es ist völlig klar, dass die Kohärenz der Wirtschaftsentwicklung ein Ziel der Europäischen Union ist. Und da kommen wir zu dem Punkt. Ihre Frage war ja, ob ich der Meinung bin, dass die Handelsbilanz ausgeglichen sein soll. Ja, das ist so. Ich stimme da auch Herrn Bahl zu. Im Ziel sind wir da auch einig. Die Frage ist, was ist der richtige Weg? Und das ist ja echt ein Unterschied. Ich bin davon überzeugt, dass eben marktwirtschaftliche Instrumente einen Riesenvorteil haben, weil der Markt ein Informationssystem ist, wo Millionen Einzelentscheidungen von Anbietern und Nachfragern dann zum Ausgleich kommen. Und man wird eben auch nicht im Markt wettbewerbsfähig mit Staatseingriffen oder wenn man dann mit Steuersubventionen gepampert wird, sondern das ist halt wie beim Sport. Wenn ich da vorne mitlaufen will, dann muss ich trainieren und zwar täglich und ich muss mich auch dem Wettbewerb stellen. Also wenn ich eben immer nur in der Turnhalle trainiere und nie auf den Wettbewerb fahre, nie auf ein Turnier fahre, dann weiß ich auch nicht, ob ich dann wirklich mit meinem Team in so einem Turnier bestehen kann, sondern ich muss mich diesem Wettbewerb stellen, das heißt einen offenen Austausch machen. Und da haben dann alle einen Vorteil davon. Und klar ist dann, in einem solchen Wettbewerbsprozess, da schneiden dann manche besser ab und andere schlechter. Und jetzt ist die spannende Frage, es gibt dann manchmal bei diesen Ergebnissen Resultate, die sind mit sozialen Härten verbunden. Und da bin ich jetzt als Anhänger der sozialen Marktwirtschaft und der Ordnungspolitik einverstanden, zu sagen, dass es dann in einem zweiten Schritt in der Sekundärverteilung gewisse korrigierende staatliche Maßnahmen gibt, um eben zum Beispiel auch das Existenzminimum abzusichern. Da bin ich dann dafür zu korrigieren, aber den Marktmechanismus außer Kraft zu setzen, das wäre falsch, weil das führt zu Ineffizienzen und sagen wir mal ein verschwenderischer Umgang mit knappen Gütern. Das macht Arme nicht reich und deshalb bin ich da dagegen. Klingt ja nicht so, als wenn Sie der Politik da viel zutrauen. In dem Fall eher nicht, weil wir ja merken, der Staat und auch staatliche Verwaltungen sind nicht zwangsläufig privaten Initiativen überlegen. Wir stellen ja fest, dass viele Menschen ihre Dinge, ihre täglichen Dinge selber am besten regeln können. Und wenn ich mir überlege, in staatlichen Bürokratien und Ministerien müssten neue Produkte entwickelt werden. Also ich glaube, da wäre weder das Elektroauto von Elon Musk entwickelt worden, noch irgendwie ein iPad oder ein iPhone. Das sind jetzt Dinge, die wir nicht herstellen, aber wir haben zum Beispiel ganz tolle Maschinen aus Baden-Württemberg. Ich glaube nicht, dass die jetzt am besten oder besser in der staatlichen Verwaltung hergestellt werden. Naja, jetzt unterstellen Sie natürlich mit der Aussage, dass Staaten betriebswirtschaftlich handeln sollen, also so wie Unternehmen, in dem die untereinander in einen Wettbewerb getreten sind. Also ich bin zwar schon dafür, dass es einen Wettbewerb geben sollte, aber eben auch nur unter Unternehmen und unter gleichen Bedingungen. Aber bei Staaten müssen wir das unbedingt ausschließen. Weil Wettbewerb, wenn wir sagen, alle Staaten treten in einen Wettbewerb, dann muss es natürlich auch Gewinner geben. Ansonsten könnten wir auch sagen, gut, die Mannschaften in der Bundesliga sollen am nächsten Wochenende jetzt mal alle gewinnen. Und das geht ja nicht. Es gewinnt immer Bayern Gewinner München. Und ja, es, eben. Und es muss ja immer einen Verlierer geben und das darf es unter Staaten nicht geben. Also diese Art des Handelns haben wir normal, also eigentlich vor 200 Jahren schon mal abgeschrieben. Das nannte sich Merkantilismus und man hat damals schon eingesehen, da war Deutschland eben auch in der Ansicht, dass eben Deutschland möglichst viel exportieren sollte. Das heißt, das Ausland quasi den deutschen Staat finanziert. Und das hat nie lange gut gegangen, weil eben die Spannung aus dem Ausland dermaßen zugenommen hat, dass es regelmäßig zu Kriege geführt hat. Und also, bei Staaten ist es natürlich anders wie bei Unternehmen so. Unternehmen können pleite gehen, verschwinden vom Markt. Aber was machen wir mit Staaten? Die bleiben ja. Also ein Staat wie Griechenland, können wir jetzt sagen, okay, das sind die Wettbewerbsverlierer. Aber Griechenland wird ja nicht von der Landkarte getilgt, sondern da leben ja Menschen, die ja auch leben wollen. Und das sind eben die klassischen Verlierer dieses Wettbewerbs. Und das kann ja eigentlich keiner wollen. Also ich erlaube mir, historisch darauf hinzuweisen, dass Merkantilismus sehr stark mit Staatseinfluss zu tun hatte und eben nicht mit offenen Märkten und protektionistisch war. Umgekehrt, mit den gleichen Zielen, ne? Ja, welche Ziele da verfolgt worden sind, ist ja nochmal eine andere Frage. Ich meine, wir stellen fest, dass wir in Europa mit offenen Märkten, auch mit dem Binnenmarkt, ein Wohlstandsniveau erreicht haben, auch durch die internationale Arbeitsteilung, auch in unseren Nachbarländern, der höher ist als in anderen Bereichen der Welt. Und deshalb wollten ja auch gerade die Länder, die aus der kommunistischen Planwirtschaft kamen, nach der Öffnung des Eisernen Vorhangs, wollten die ja auch in die EU kommen. Ich habe Polen erwähnt, die haben sich gut entwickelt. Man könnte aber auch zum Beispiel Tschechien nennen oder Estland, Lettland und Litauen oder auch Slowenien. Die haben sich ja da auch sehr, sehr gut entwickelt. Bei der Frage des Wettbewerbs, da sprechen Sie einen Punkt an, über den man in jedem Fall diskutieren muss. Also als Anhänger der sozialen Marktwirtschaft bin ich für Ordnungspolitik. Also Märkte brauchen einen Ordnungsrahmen. Jetzt haben wir Weltmärkte. Gibt es einen Weltordnungsrahmen? Naja, mit der WTO, der Welthandelsorganisation, schon. Aber es gibt natürlich keine Weltregierung. Und vor dem Hintergrund ganz klares Bekenntnis zur Europäischen Union. Die Europäische Union schafft schon einen Ordnungsrahmen, der einen fairen Wettbewerb herstellt. Und da grenzen wir uns jetzt als FDP, als Freie Demokraten, klar auch von so marktradikalen, libertären Kräften ab, die also überhaupt keine Regeln für Märkte wollen. Wir wollen das schon. Wir wollen einen fairen Wettbewerb und deshalb auch eine ganz klare Aussage. Wir sind auch nicht blind für die Situation in Griechenland und ich habe immer auch dafür gekämpft, dass die Krisen- und Reformländer wie Irland, Portugal, Spanien, Zypern und Griechenland eine Überbrückungshilfe bekommen, um die notwendigen Strukturreformen vorzunehmen. Irland, Portugal, Spanien und Zypern sind wieder auf einem Wachstumspfad. Ist immer noch schwierig, aber sie entwickeln sich positiv. Das einzige wirkliche Sorgenkind ist Griechenland. Und da muss man sagen, naja, da ist dann jetzt auch doch eine fast neokommunistische linke Regierung an der Macht. Und die tut sich also mit manchen Dingen, die schon längst hätten gemacht werden müssen, aus meiner Sicht sehr schwer. Vielleicht habe ich da eine gefärbte Sicht drauf. Das kann sein, aber ich glaube, dass in Deutschland die Erfolge in den anderen Ländern eigentlich unterbewertet werden. Naja, es entscheidet allerdings nicht die Regierung Griechenlands, was gemacht wird, sondern die Troika. Das also, heißt auch von Deutschland gesteuert. Also die griechische Regierung geht ja nicht hin und kürzt die Renten ohne Not. Das sind ja alles Maßnahmen, die auferlegt worden sind. Und wenn Sie jetzt Europa als leuchtendes Beispiel einbringen, da muss man natürlich auch sehen, das ist in Europa furchtbar schiefgegangen, weil wir haben die europäische Krise, die ist noch lange nicht überwunden. Und die Länder, die sich ja vermeintlich jetzt erholen, das ist Erholung von einem sehr tiefen Niveau. Das heißt, sie sind erstmal ganz stark in den Keller gefallen. Und jetzt wird quasi die erste Stufe erklommen, die natürlich auch durch statistische Schönfärberei dargestellt sind und daraus wird dann gleich ein Aufschwung. Das ist aber nicht so. Also seit der Finanzkrise haben wir in Europa also de facto eine Stagnation und es ist auch überhaupt nicht so, dass es in Europa gleichen Wettbewerb geben würde. Denn dann hätten sich die Inflationsraten der Länder nicht so weit auseinander entwickelt, sodass Deutschland eben halt eine möglichst niedrige Inflationsrate angestrebt hat. Und damit alle anderen Länder eben unterboten hat. Also das hat ja in Europa nicht funktioniert. Also richtig ist, dass die Eurozone das Vorkrisenniveau noch nicht wieder erreicht hat. Einige Länder tun sich da leichter als andere. Aber zurück nochmal auf Griechenland. Da stellt sich natürlich schon die Frage, natürlich ist es so, wenn ich Schulden mache als Regierung, begebe ich mich in die Hand der Gläubiger. Und wenn das ausländische Gläubiger sind und ich kann dann nicht mal mehr die Zinsen bezahlen, geschweige denn diese Verschuldung zurückbezahlen, dann wird das Ganze natürlich schwierig. Aber die Staaten in Europa, die waren ja solidarisch. Und ich vergesse halt eine Diskussion nicht. Da hat der griechische Finanzminister Yannis Varoufakis sich gewehrt dagegen, dass praktisch der Mindestlohn abgesenkt wird in Griechenland. Und dann hat die lettische Finanzministerin darauf verwiesen, dass also praktisch der Mindestlohn im Monat in Griechenland höher ist als der Durchschnittslohn in Lettland, aber die lettischen Steuerzahler praktisch Geld überweisen, um Griechenland zu helfen, also einen Teil des griechischen Defizites zu finanzieren und hat gesagt, das findet sie nicht gerecht. Und da muss ich sagen, also die Finanzministerin hat doch völlig recht. Und deshalb, ein Land kann auf Dauer nicht über seine Verhältnisse leben und das dann auf Pump aus dem Ausland finanzieren. Haushalte sind ja ganz einfach auszugleichen. Man darf einfach nicht mehr ausgeben, als man einnimmt. Und das ist dann schwierig für einen Politiker, vor allen Dingen, wenn er meint, er müsste eben den Bürgerinnen und Bürgern irgendetwas versprechen, ob das Sozialleistungen sind oder kostenloser Zugang zu staatlichen Dienstleistungen. Wenn das Land das nicht schafft, dann kann man das halt nicht finanzieren. Und Da kommt dann das Letzte, wenn die Griechen und die griechische Regierung es immer noch nicht schaffen, ein effizientes Steuersystem aufzubauen und dann die Steuern auch wirklich einzutreiben, dann ist das alles aber nicht die Verantwortung der Europäischen Union. Also wir hindern Griechenland nicht daran, dass sie endlich mal ihr Steuersystem da richtig effizient. Naja, das lassen, sagen, nein, Entschuldigung, das lassen wir so stehen. Da müssen wir jetzt hier tatsächlich das ein bisschen verkürzen, sonst kommen wir wirklich vom Hundertstel ins Tausendstel. Aber Herr Theurer, Sie haben ein Stichwort angesprochen, Gerechtigkeit zwischen Staaten. Und damit würde ich ganz gerne nochmal ins Inland zurückgehen. Martin Schulz zum Beispiel wirbt ja oder versucht ja damit zu werben, dass die SPD die soziale Gerechtigkeit wiederherstellen oder aufbauen oder besser weiterentwickeln oder was auch immer möchte. Sehen Sie auch Ungerechtigkeit hierzulande? Und in dem Zusammenhang einfach nochmal anschließend die Frage, die vorhin schon mal kurz angeklungen ist, Stichwort AfD, Pegida, Hassgesellschaft. Wo sehen Sie die Gründe für das Aufkommen solcher Bewegungen? Könnte das tatsächlich die Ungerechtigkeit sein? Also wenn man über Gerechtigkeit spricht, dann muss man, glaube ich, die Begriffe klären. Für mich ist wichtig, dass es neben der Verteilungsgerechtigkeit auch eine Chancengerechtigkeit und eine Leistungsgerechtigkeit gibt. Und rein statistisch ist die Ungerechtigkeit seit einigen Jahren nicht gewachsen. Aber es gibt natürlich im Einzelfall schon Situationen, die kritisch und prekär sind. Und das will ich auch gar nicht bestreiten. Ich sage, die beste Antwort auch auf niedrige Löhne oder auf die Schwierigkeiten junger Menschen, einen Dauerarbeitsplatz zu bekommen, der gut bezahlt ist, ist, wenn es Fachkräftemangel gibt, wenn die Unternehmen dringend Leute suchen, weil dann sind sie auch bereit und in der Lage, höhere Löhne zu bezahlen. Und genau darauf konzentriere ich mich. Und ich glaube, das ist auch die beste Antwort gegen dieses Erstarken von Populisten. Das sind halt Leute unterwegs, die predigen Abschottung, die wollen sich abschotten, die machen andere fremde Zuwanderer, Flüchtlinge dafür verantwortlich, dass sie vielleicht Angst haben, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Und ich glaube, dass diese Angstmacherei nicht weiterhilft. Wir sagen ja deshalb auch, wir wollen dem Ganzen mit German Mut begegnen. Jetzt habe ich Sie aber so verstanden, das hatten Sie vorhin ja auch schon mal angedeutet, dass die Löhne jetzt quasi ab jetzt, ist da irgendwie eine Lokomotive oder was höre ich da im Hintergrund? Ja, ich sitze vor dem Plenarsaal und da geht jetzt die Sitzung los und da wird jetzt gebimmelt. Ach, das ist die Glocke, alles klar. Okay, ja, ich sitze davor, ich kann die leider nicht abschalten. Okay, naja, dann verstehe ich das jetzt wenigstens. Es ist wie die Schulglocke, also nicht irritieren lassen. Ja. Sie sprachen eben davon, dass ja durchaus die Löhne ab jetzt sozusagen, das haben Sie ja vorhin schon gesagt, eigentlich mal langsam angehoben werden könnte. Das heißt aber, dass es eine soziale Gerechtigkeit hinsichtlich der Löhne insgesamt ja dann offensichtlich nicht geht, oder was verstehe ich da nicht ganz? Ja, aber die Löhne sind doch angehoben worden. Ich glaube, in den letzten 3 Jahren um über 12%, wenn ich den IG Metall-Tarifvertrag mit da angucke in Baden-Württemberg. Also hat man ja. Also gegenüber 1990, vielleicht habe ich da jetzt eine falsche Zahl, sind die Löhne ja faktisch weitestgehend gesunken. Das ist ja gerade vor einigen Wochen durch die Presse gegangen, sogar von Seiten der SPD und CDU. Das hat ja gar keiner geleugnet. Das sagte ich ja, dass es eine Phase gab, wo die Reallöhne eben sehr zurückhaltend waren, teilweise vielleicht sogar gesunken sind. Aber die interessante Frage ist, wie komme ich denn zu steigenden Löhnen? Und das hängt mit der Produktivitätsentwicklung in den Firmen zusammen, wenn es wettbewerbsfähig sein soll. Also klar, dass jetzt die Gewerkschaften sagen, jetzt muss auch für die Arbeitnehmer mal wieder was rüberkommen. Das ist ein Ansinnen, das ich auch schon öffentlich unterstützt habe. Ja klar, wenn es sich rechnet, dann sollen die Löhne steigen. Da profitieren alle da davon. Ich bin für Wohlstand für alle. Herr Bahl, einverstanden? Nicht ganz. Also natürlich, was Sie gesagt haben, seit 1990 sind die Löhne eigentlich eher gesunken. Das ist richtig. Es ist natürlich auch richtig, dass man die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an der Produktivitätsentwicklung teilnehmen lässt. Und das wurde ja in den letzten 20 Jahren nicht gemacht. Man muss natürlich auch sagen oder sehen und das richtig einordnen, dass es ja eben nicht nur die Produktivität ist, die man irgendwo verteilt, sondern eben auch über die Löhne die Inflationsentwicklung steuert. Und wenn wir da die 2% Inflation vergessen, die EZB festgelegt hat, dann bleiben wir natürlich unter dem Niveau, das wir brauchen, um ein wirtschaftliches Gleichgewicht in Europa herzustellen. Denn wenn man jetzt einfach mal rechnet, wir hätten eine Produktivitätssteigerung von 1,5% im Jahr, und würden die Löhne halt um diese 1,5% erhöhen, dann haben wir ja noch lange keine Inflation. Die haben wir ja erst, wenn wir die Löhne dann nochmal um 2% steigern. Das heißt insgesamt um 3,5%. Und das wurde ja nicht gemacht. Und deswegen ist Deutschland ja auch während der gesamten Zeit unter der Inflationsentwicklung der Geforderten der EZB geblieben. Und das ist eben ein großes Problem. Also wenn man über Inflation spricht, da war mit Verlaub, da müssen wir dann schon die Definition präzise machen. Also die Zentralbank arbeitet da mit Verbraucherpreisindizes. Da geht es also um die Verbraucherpreise und nicht vorrangig um die Lohnentwicklung. Und da kommt es dann sofort zu der Frage, können Unternehmen, die durch steigende Löhne höhere Arbeitskosten haben, dann auch ihre Umsätze dadurch erhöhen, dass sie die Preise für die Produkte am Markt erhöhen können. Und da ist das Bild ja gemischt. Ja, durch also Importkonkurrenz, etwa günstige Produkte aus Asien, können manche ihre Preise gar nicht erhöhen, weil sie es am Markt nicht durchgesetzt bekommen. Das ist eben das Problem. Klar, es sind dann halt die anderen ausländischen Preise der Faktor, aber eben das ist ja unser Problem. Wir sind ja billiger als das Ausland und wir haben mehr Exporte wie Importe. Und klar kann man das natürlich über die Löhne steuern. Und die Löhne ist auch eben das Steuerungsinstrument, um halt eine Inflation zu ermöglichen, weil das eben der größte Kostenblock ist. Im Moment bestimmt die Inflation eigentlich nur externen Faktoren wie der Ölpreis. Aber das ist ja nichts, wo die EZB sagt ja, die Staaten sollen 2% Inflation machen. Und wie soll man das denn gewährleisten, wenn die Inflation irgendwie vom Himmel fällt? Also die EZB strebt zwar 2% Inflation an, aber sie misst die Inflation ja über Verbraucherpreise. Und das ist ja die interessante Diskussion. Das geht ja durch Lohnerhöhungen alleine eben nicht, weil wenn die durch Lohnerhöhungen gestärkte Kaufkraft praktisch dann ausgegeben wird und man kauft sich was zum Anziehen, ja, oder Schuhe, und das sind aber Importprodukte, die eben in Asien hergestellt werden und zu niedrigen Preisen hier reindrängen und damit ein Teil der Gelder eben dann auch zu den Arbeitsplätzen dort fließen, was ja dringend erforderlich ist, weil ja da auch die Bevölkerung wächst, ja, dann können die Verbraucherpreise nicht wachsen. Das ist ja die Kritik auch an der EZB, Notenbankpolitik mit diesen Staatsanleihekäufen, weil man da den Eindruck hat, also die EZB mischt sich ein, aber am Ende kommt es bei den Preisentwicklungen nicht raus. Also ich wollte nur auf den Umstand hinweisen, dass Lohnerhöhungen alleine nicht zwangsläufig zur Inflation führen. Also wenn Arbeitnehmer mehr Geld verdienen, als jetzt verdienen, dann sehen Sie die Gefahr, dass sie nicht den Binnenmarkt stärken, sondern importierte Produkte kaufen, oder wie? Also ich wollte nur auf den Umstand hinweisen, dass Löhne hoch gleich Inflation hoch nicht immer stimmt, sondern dass das ja mehrstufige Prozesse sind. Wenn Menschen mehr Einkommen haben und damit die Reallöhne steigen, ist das natürlich positiv. Und dann ist die Frage, wofür gibt man es aus? Gibt man es aus für die Produkte des täglichen Bedarfs, Konsum, oder kaufe ich mir vielleicht was Langlebigeres, investiere ich vielleicht sogar, was der eine oder andere kann, in eine Eigentumswohnung, um dann mietfrei im Alter zu wohnen. Das ist zum Beispiel für uns eine ganz wichtige Sache, dass auch Vermögensbildung gemacht werden kann. Dann ist das eben auch in Ordnung. Aber ich wollte nur auf den Umstand hinweisen, dass Lohnerhöhungen nicht gleich automatisch in offenen Volkswirtschaften zu einer Inflationssteigerung führen, sondern dass da noch andere Faktoren eine Rolle spielen. Okay. Vielen herzlichen Dank. Ihre Zeit ist jetzt auch abgelaufen. Und das sage ich jetzt nicht aus meiner Sicht, sondern weil Sie ja im Vorhinein gesagt haben, dass Sie nur eine Stunde Zeit haben. Die Glocke hat ja auch schon geklingelt. Das heißt, ich gehe davon aus, dass Sie gleich wieder irgendwo hin müssen. An Sie beide gerichtet, Herr Bahl, Herr Theurer, vielleicht noch ein letztes Wort, ein Schlusssatz, den Sie loswerden möchten. Herr Bahl. Ja, also gerne. Herr Theurer. Okay, Herr Bahl. Ja. Genau. Jetzt will keiner mehr. Ja, klar. Doch, gerne. Herr Theurer, bitte, Herr Theurer. Jetzt haben Sie auch wieder das erste Wort. Herr Wellbrock, Herr Bahl, vielen Dank. Ich fand die Diskussion total spannend. Ich finde es wichtig, dass wir uns darüber austauschen, eben über die Zukunft auch der wirtschaftlichen Entwicklung und wie wir faire Chancen für jeden Menschen ermöglichen können. Das ist also das zentrale Anliegen der Freien Demokraten. Wir vertrauen da dem Markt mehr als dem Staat, finden aber vor allen Dingen, dass hier ein Diskurs so sachlich wie heute möglich unbedingt erforderlich ist. Okay, sehr schöne Zusammenfassung. Herr Bahl? Ja, ich freue mich natürlich auch, hier mit diskutieren zu dürfen. Und also meinetwegen hätte das jetzt auch noch ein bisschen länger gehen können. Ja, die Hörer sind, die Hörer sind dann ja auch irgendwann überstrapaziert. Ne? Wir als Linke sind eben nicht, sag ich mal, marktgläubig, sondern denken sehr wohl, dass der Markt gesteuert werden muss, weil der Markt eben nicht in der Lage ist, durch seine ganzen Informationen in ein Gleichgewicht zu gehen. Und man sieht das ja auch überall auf der Welt, dass das eben nicht funktioniert. Und wir stehen eben dafür, dass es eine Marktwirtschaft gibt, wo es notwendig ist, aber da, wo es eben nicht notwendig ist oder halt auch nicht zum Gemeinwohl beiträgt, muss der Staat eben eingreifen. Gut, vielen herzlichen Dank auch für diese Zusammenfassung. Ja, ich bedanke mich natürlich auch, hat mir großen Spaß gemacht und ja, wünsche Ihnen beiden jetzt noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Ja, vielen Dank. Wiederhören. Ja, vielen Dank. Ihnen auch.